Henry Hathaways Film Der Marshall besiegelt nun nicht gerade das Ableben des mythischen Westernhelden. Mattie, das junge Mädchen und der Marshall stehen am Ende dieser Rachegeschichte am Grab von Matties Vater. Der Marshall hat ein neues Pferd, das alte wurde ihm unter dem Hintern weggeschossen. Er ist nicht so temperamentvoll wie Bo, aber Stonehill behauptet, dass er über die höchsten Zäune springt. Sie sind doch zu alt und zu schwer, um zu springen. Na ja. Und dann sehen wir den alten John Wayne im Galopp über den Zaun springen. Vielleicht besuchst du irgendwann mal den alten schweren Mann, Matty. Ja! Angeblich hat ja Henry Hathaway mit der Figur des versoffenen Marshalls mit der Augenklappe die Dekonstruktion des mythischen Westerners betrieben. Weit gefehlt, wenn man das Ende von Der Marshall erinnert. Und nun also die Coens mit derselben Geschichte. Was bei True Grit von den Coen-Brüdern als erstes auffällt, das ist die aus dem Roman von Charles Portis übernommene Rahmenhandlung, in der sich eine alte Frau aus dem Abstand von vielen Jahren an ihren Rachefeldzug erinnert. Und das Entscheidende, das gerade darin deutlich wird im Gegensatz zu Henry Hathaways Variante, Erlösung von dem Grauen und der Gewalt, von dem Blut und dem Morden, Erlösung in der Rache, nein, die gibt es nicht. Der lange Gang der alten Matty Ross am Ende, von der Kamera weg über den Grashügel, eine einsame, verhärmte Frau, einen Arm hat sie nur noch. Das ist wohl der radikalste Kontrapunkt zum Western-Standardbild, das den Helden mit dem Abspann in den Sonnenuntergang reiten lässt. Können wir heute noch aufbrechen? Wir? Du kommst nicht mit, das wäre nicht ausgemacht. Da wird sich der alte, versoffene Marshall mit der Augenklappe viel verkommener als die John-Wayne-Figur in True Grit von Jeff Bridges gespielt. Rooster Cogburn wird sich wundern, wozu Matty, die ihn zur Jagd auf den Mörder ihres Vaters angeheuert hat, fähig ist. Das nassforsche Mädchen mit dem gnadenlosen Willen wie Geschäftssinn. Ich will, dass die Sache erledigt wird. Ja, sie hat das, was man im Amerikanischen True Grit nennt, die Entschlossenheit, eine Sache gnadenlos bis zum Ende durchzuziehen. Und wahrscheinlich liegt in dem Begriff True Grit die Verdichtung des Psychogramms des amerikanischen Pioniers und Eroberers, hier auf die Spitze getrieben in Person eines 14-jährigen Mädchens. Hast du eine Ahnung, wo Cheney sein könnte? Er ist im Indianergebiet und für ihr Kopfgeld sehe ich leider schwarz. Wieso das denn? Mein Mann wird Ihnen zuvorkommen. Zusammen mit dem alten Marshall. Ich habe einen Deputy Marshall, den härtesten, den es hier gibt. Der leider in seiner Versoffenheit kaum aufs Pferd kommt und dem eitlen Fatzke LaBeouf. Ich bin Texas Ranger. Matt Damon spielt hier das erste Mal bei den Coens. Zusammen mit beiden zieht Matty auf Mörderjagd. Aber was für eine Verfolgungsjagd, gegen den Strich des Genres gebürstet, ist das in der einsamen Landschaft, die wie ausgewaschen aussieht. Die drei Jäger reiten im Schneckentempo dahin, keine Galoppaden durch die Weite der Landschaft, ein lahmes Schlurfen eher. Die, denen sie auf ihrem Weg begegnen, verkommene, ja, wahnsinnige Figuren, die an den Jim Jarmusch-Western The Dead erinnern. Alles ist schäbig, ärmlich, heruntergekommen. Damit auf besondere Weise makaber und komisch und Grundlage für einen Ton bei den Coen-Brüdern, der in dem alten John-Wayne-Film vollkommen fehlte. Matty und der Marshall finden beispielsweise an einem Baum einen Gehängten, schneiden ihn ab, verhökern die Leiche an einen vorbeireitenden Indianer, um kurz danach einen Weißen in einem Bärenfell zu treffen, der die Leiche seinerseits von dem Indianer erhandelt hat. Warum? Es gibt keine Antwort auf diese Frage. Nur ein Höllenlachen, das zur düsteren Metapher auf die vorgeblich glorreiche Pionierzeit führt. Am Ende der Showdown. Wie John Wayne seinerzeit nimmt auch Jeff Bridges die Zügel in den Mund, seine beiden Revolver in die Hand und reitet wildschießend vier Gegnern entgegen. Die Bösen, ja, sie werden gerichtet. Aber eine Erlösung gibt es nicht. Es gibt nur diese abstruse Haltung dieser Matty, True Grit, ohne Rücksicht auf Verluste, ihre Absicht, den Mörder zu jagen. Am Ende aber ist Matty, wie gesagt, alt und allein. Und dieses letzte Bild, wenn wir ihren Rücken sehen, wie sie über den Grashügel geht, weg von uns, man könnte heulen angesichts ihrer Verlorenheit. Und man könnte heulen angesichts eines solchen letzten Kinobildes, das Joel und Ethan Coen in diesem großartigen Film gelungen ist.